Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute mit einem Hörspiel, das 1985 im Rundfunk der DDR produziert wurde. Willi Sagert hat sich auf ganz eigene Weise mit einer romantischen Novelle von Wilhelm Hauff auseinandergesetzt. Die Bettlerin vom Pont des Arts. Ein Hörspiel in Stereo von Willi Sagert. Den Steg betritt und hinübergeht auf das Schiff. Die Erde versinkt in Dunkelheit. Irgendein Gott wird sie vielleicht neu erschaffen, ohne Tränen, ohne Bitterkeit. Das Meer bestiehlt mich und es trägt den Wind landeinwärts. Er legt Kälte auf meine Stirn. Vielleicht kann ich zurückkehren in das Wirtshaus am Pont des Arts, an den Ort, an dem etwas begann, gestern oder vor unendlicher Zeit. Alles beginnt mit dem Ende. Die Straße beginnt, wo die Wüste zu Ende ist. Der Traum beginnt mit dem Schlaf. Draußen vorm Fenster fiel Schnee. Ein eisiger Wind pfiff über die Brücke. Es war unser letzter Tag in Paris. Bleibst du, Faldner? In Paris? Niemals, Fröben. Ich habe ein kleines Gut in der Nähe von Stuttgart. Den Fröhlich würde ich gern mitnehmen. Einen guten Techniker könnte ich auf dem Lande auch gebrauchen. Dazu habe ich nicht studiert. Du willst Maschinen mit Dampfkraft betreiben. Glaube mir, das braucht Zeit. Ach, in 3 Jahren habe ich es geschafft. Was gilt die Wette? Ihr kennt die Pension zum Blauen Jäger in Stuttgart. Ach. Dort treffen wir uns in 3 Jahren. Trinken wir darauf. Oh Gott, es ist spät geworden. Ich muss fort. Gehst du wieder zu dieser... Ein solches Mädchen sollte man nicht so ernst nehmen. Was weißt du von ihr? Ich rate zur Vorsicht. Danke. Ich tue, was ich will. Du hast sie unter merkwürdigen Umständen kennengelernt. Das ist nicht wichtig. Und künftig gib mir Ratschläge, wenn ich dich darum bitte. Zum Blauen Jäger, sagst du? Faldner, Fröben, natürlich. In 3 Jahren treffen wir uns dort. Einen Monat später traf ich in Rom ein. Ein deutscher Zeitschriftenverlag hatte meine Mitarbeit an verschiedenen Projekten erbeten. So waren die Tage ausgefüllt mit Arbeit. An den Abenden saugte die Stadt mich auf. Von seltsamer Unruhe gepackt, blieb ich nirgends. Ich saß in Cafés, aus denen ein Wort, ein Windhauch mich forttreiben konnte, hinaus auf die Straße. Da. Eines Abends hörte ich es plötzlich. Ein älterer Herr ging an mir vorüber. Ich blieb stehen und starrte hinter ihm her. Nur einen winzigen Augenblick wendete er sich um und sah mich an. Dann ging er durch die Häuserschatten davon. Die Melodie kam mir merkwürdig bekannt vor. War es ein Lied meiner Kindheit, als ich in der Heide den Windgespenstern nachlief? Es war ein besonderer Tag, an dem ich es hörte. Und doch wusste ich nicht, ob es diese Melodie war. Vielleicht war sie der meinen nur zum Verwechseln ähnlich. Kurz darauf waren meine Arbeiten beendet. 3 Jahre waren wie im Fluge vergangen. Ich erinnerte mich der Wette mit Fröhlich und reiste ab nach Stuttgart. Ich habe Sie erwartet. Sie kennen mich nicht. Wie können Sie mich da erwarten? Ich erwarte immer jemanden. Ich habe Ihnen das Zimmer freigehalten. Welches Zimmer? Das für die besonderen Gäste. Ach, ich erwarte hier einen Herrn namens Fröhlich. Fröhlich. Das glaube ich kaum. Also, Ihre Manieren sind unglaublich. Er ist gestern Abend abgereist. In dringenden Geschäften, hat er gesagt. Ach, so, ja. Und Baron von Faldner? Ein Baron? In diesem Haus? Da. Kommt dieser Bettler schon wieder, diese Jammergestalt? Was willst du? Ich bitte um Verzeihung, eine Karte für den Herrn. Ach, das wird eine Verwechslung sein. Wer sollte in dieser Stadt Karten für mich schreiben? Ich bitte um Verzeihung, jemand warf sie in meinen Hut, als ich die Tageseinnahme zählte. Gott möge sich meiner erbarmen. Geizig und verstockt sind die Leute! Mein Herr, ich bitte Sie, in die Galerie Boissin und Bertrand zu kommen. Ich werde Sie dort erwarten. Lausiges Volk! Was willst du denn noch? Nichts, mein Herr, nichts. Geizig und verstockt sind die Leute. Geizig und verstockt, verstockt und geizig. Ihr Schlüssel, mein Herr. Ich reise mit der Abendpost. Die Galerie Boissin und Bertrand war menschenleer. Wenn es einen Platz auf der Welt gab, wo nie jemand auf jemanden wartete, so musste es hier sein. Ein Greis hockte auf einem Stuhl, sein Schlaf war tief und ruhig. Die Bilder hingen wie dunkle Fenster an den Wänden, in denen sich Menschen und Landschaften spiegelten. Ein Mann, einen Stock in der Hand, der sein Haus verließ, oder war es ein Haus, um irgendwo hinzugehen, vielleicht zu den Bergen hinüber, den Blick halb zurückgewendet, ein fremder Fürst mit dem sanften Gesicht eines Inquisitors. Dann plötzlich stand ich vor diesem Bild. Es war das Porträt einer jungen Frau. Diese Augen hatte ich schon einmal gesehen, in jener Nacht in Paris auf dem Pont des Arts. Ich hatte das Wirtshaus verlassen und hörte von irgendwoher eine Stimme. War es Gesang? Ich ging dieser Stimme nach. Im Schatten eines Pfeilers stand ein Mensch. Ich erschrak heftig und dennoch fand ich es nicht ungewöhnlich. Hey, Sie! Sind Sie stumm? Mein Herr, Sie werden erfrieren. Was geht Sie das an? Es ist keine gute Zeit, auf einer Brücke zu stehen. Niemand zwingt Sie. Pardon. Nein, bitte, gehen Sie nicht fort. Gehen Sie nach Hause. Es gibt viel mehr Menschen als Häuser. Ich werde Sie begleiten. Kommen Sie. Geben Sie mir Geld. Als wir in den Lichtkreis der Laterne traten, sah ich ihre schmale Gestalt, das Gesicht tief verschleiert. Nur für einen winzigen Augenblick trieb der Wind das schwarze Gewebe von ihrem Gesicht und ich sah diese Augen. Ein herrliches Bild, nicht wahr? Wer sind Sie? Haben Sie mich herbestellt? Ich kenne Sie ja gar nicht. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Don Pedro de San Montajo Liges, spanische Adel. Sehr erfreut. Matthias Fröben, Schriftsteller. Es ist das Bild, das meine Anwesenheit erklärt. Es ist von besonderem Reiz. Es gab immer schöne Frauen in der Familie. Von welcher Familie reden Sie? Dieses Bild ist etwa 300 Jahre alt. Ich kenne die Dame. Sie wollen mich zum Narren halten. Dieses Bild muss ein echter Cranach sein. Glauben Sie es mir? Ich verstehe etwas davon. Auch ich glaubte, diese Dame zu kennen. Aber wie könnte das zugehen? Es erinnert mich an eine glückliche Zeit. Erzählen Sie doch. Wäre es unhöflich, wenn ich Sie bitten würde, Ihre Geschichte zu erzählen? Dieses Bild ist kaum 50 Jahre alt. Ich war ein junger Offizier in Granada. Eines Tages lernte ich im Haus meines Onkels diese zauberhafte Frau kennen. Ich verliebte mich sofort. Laura. Doña Laura war mir, ich würde sagen, zugetan. Ich spielte mit dem Gedanken, sie zu heiraten. Eines Tages jedoch veränderte sich ihr Verhalten. Anfangs konnte ich keinen Grund dafür finden. Aber dann wurden Misstrauen und Eifersucht wach. Ich schlich am Abend vor ihr Haus. Und wirklich, bald näherte sich eine Gestalt mit hochgeschlagenem Mantelkragen. Wut und Schmerz stiegen in mir hoch. Ich riss ihm den Kragen vom Gesicht. Es war mein Freund Tannenberg. Sehen Sie, so ging meine Liebe in Scherben. Irgendwann verließen die beiden das Land. Ich habe sie niemals wieder gesehen. Aber eure Geschichte brennt euch auf der Seele. Ich sehe es euch an. Ihr irrt, Don Pedro, ihr irrt. Es ist die Trauer, die in mir brennt. Aber so bleibt doch. Bleibt doch! Ein Gefühl schmerzhaften Verlustes stellte sich ein. Don Pedros Anspruch auf das Bild schien unbestreitbar. Wie aber, wenn auch dem Schöpfertum Gottes eine Grenze gesetzt wäre? Wenn er das Vollkommene geschaffen hat, das alle Korrekturen ausschließt, ist er gezwungen, sein eigenes Werk zu kopieren. Und plötzlich ist jemand zweimal auf der Welt. Irgendetwas in mir kämpfte ohne mein eigenes Zutun um dieses Gesicht auf dem Bild in der Galerie Boisset und Bertrand. So war ich, ohne es zu bemerken, vor der Pension zum Blauen Jäger angekommen. Ich habe Ihr Zimmer freigehalten. Ich wollte nicht wiederkommen. Es gibt eine innere Bestimmung, mein Herr. Da kommt er schon wieder. Ein Jammerbild. Ach, verzeiht, Herr, diese Karte vorhin, sie war nicht für euch. Ich bringe alles durcheinander, aber diese Karte hier, die ist für euch, mein Herr. Sie lag wieder im Hut? Wo sonst? Ein Bettler sieht niemandem ins Gesicht. Geizig und verstockt sind die Leute. Ratte! Schon gut, schon gut. Wenn ich mich immer gleich aufregen würde. verlassen Sie die Stadt in Richtung Ludwigsburg. Gehen Sie hinunter zur Krüppelweide am Fluss, dann folgen Sie dem Lauf des Neckars. Es ist wirklich nicht zu glauben. Was? Ich rede manchmal so vor mich hin. Ich verließ die Stadt. Als die letzten Häuser hinter die Hügel tauchten, ging ich den schmalen Weg hinunter zum Fluss. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen, aber sie rollten wie Kugeln durcheinander. Mir schien, als sänke die Sonne mit unnatürlicher Eile und der Himmel war wie ein brennender Wald. Ich sah eine Gestalt in der Ferne. Dann hörte ich von der Krüppelweide her dieses Lied. Vielleicht träumte ich das alles. Und dennoch, jemand stand an der Krüppelweide und erwartete mich. Der Bettler. Sie geben vor, mich zu kennen. Wie kommen Sie hierher? Gott hat allen Menschen Flügel gegeben. Was kann ich dafür, wenn sie kriechen? Wer sind Sie? Mal dieser, mal jener. Menschen sind so furchtbar blind. Ich bin Freiherr von Fröben, Schriftsteller, auf der Suche nach Wahrheit. Ich bin eine Handvoll Staub. Und täglich kriechen sie an mir vorbei, die Damen und Herren. Und die Angst, es könnte ihnen ergehen wie mir, reißt ihnen einen Sou aus der Tasche. Was ich suche? Es war wohl Diogenes, der um die Mittagsstunde mit einer brennenden Laterne über den bevölkerten Marktplatz lief und schrie: Ich suche Menschen! Menschen! Auch ich bin Diogenes. Ach was! Suchen Sie etwas anderes? Einen Stein zum Beispiel, einen dummen Block aus Granit? Altes Eisen, ich weiß es. Ich bin altes Eisen. Nun habe ich wieder alles durcheinander gebracht. Er riss seinen Stock an sich, sprang auf und hinkte in großer Eile über die Wiese davon. Sprachlos starrte ich hinter ihm her. Seit ich in Stuttgart eintraf, schien die Welt aus der Bahn geworfen. Oder hatte ich verlernt, das Wunderbare zu sehen? Es gibt doch Wirklichkeiten, die gehen an uns vor und wir spüren nicht einmal ihren Atem. Wirrt schon die Nerven, wenn er einen Baum wachsen sieht. War es mir plötzlich gegeben zu sehen, was niemand sieht? Zu spüren, was uns mit Schattenhänden berührt? Mit den Augen eines Nachttieres versuchte ich, in die Zukunft zu sehen. Ich beschloss, den Ereignissen entgegenzugehen. Lange war ich unterwegs. Gegen Mittag spürte ich einen unerträglichen Durst. Ein Hof war zu sehen, der wohl so lange hinter einer Baumgruppe versteckt lag. Die Tore waren geöffnet. Ich hörte eine laute Stimme, die offenbar Anweisungen erteilte. Und plötzlich hatte ich keinen Zweifel mehr. Diese Stimme kannte ich. Faldner! Fröben! Die Überraschung ist gelungen. Ich habe dich nicht gesucht und bin trotzdem hier. Ein seltsamer Zufall. Du bleibst natürlich. Das wird nicht gehen. Ein paar Tage. Ich bin in dringenden Geschäften unterwegs. Du wirst einem alten Freund deine Bitte nicht abschlagen. Josefa! Josefa! Du hast geheiratet? Das muss sein, Fröben. Josefa, komm her! Willst du meinen besten Freund nicht begrüßen, Josefa? Willkommen. Wie soll ich mich gegen diese Einladung wehren? Du zitterst? Es ist kühl geworden. Er schläft im Gästezimmer. Ich gehe. Sie ist wunderschön. Findest du? Du bist sicher sehr glücklich. Ich erinnere mich heute nicht mehr an seine Antwort. Er verbot sich alles, was ihm sentimental schien. Manchmal glaubte ich, sein Vater hätte ihn aus einer knorrigen Wurzel zurechtgehauen. Ich kannte seine Unduldsamkeit. Konnte eine Frau wie Josefa ihn lieben? hatte ich in ihren Augen Angst bemerkt. Lange stand ich am Fenster und sah hinunter in den Hof. Die Dunkelheit war hereingebrochen. Drüben im Wirtschaftsgebäude verloschen die Lampen. Stille breitete sich aus. Ein Schatten huschte über den Hof. Einen Augenblick glaubte ich, es wäre der Bettler. Aber ich musste mich wohl getäuscht haben. Doch war es plötzlich, als kehrte eine Erinnerung an etwas Vergessenes zurück. Was hatte ich in diesem Haus verloren? Was kümmerte es mich, was hier vor sich ging? In großer Hast packte ich meine Sachen und lief hinunter in den Hof. Zurück! Zurück! Zurück, Bäschchen! Aus! Mit denen spielt man nicht, Fröben. Wo willst du hin? Geh auf dein Zimmer. Nach 11 Uhr verlässt hier niemand mehr das Haus. Ich muss wohl geträumt haben, Faldner. Schon gut. Geh schlafen, Fröben. Sie sind wie die Wölfe. Als ich das Zimmer betrat, glaubte ich, in der Galerie Boisset und Bertrand zu sein. Das Bild Donna Lauras hing an der Wand. Hatte es jemand während meiner Abwesenheit hierher gehängt? Wie kam das Bild überhaupt in dieses Haus? Fragen, auf die ich keine Antwort wusste. Und doch war ich glücklich, das schöne Gesicht wiederzusehen. Dann aber verwirrte mich die Ähnlichkeit mit Josepha. Aber nein, es war nicht Josepha. Sie hatte einen ganz anderen Mund. Waren es die Augen? Es waren die Augen der Bettlerin vom Pont des Arts. Zum ersten Mal sprach ich es aus und wusste gleichzeitig, dass es unmöglich war. Es war Donna Laura, keine andere. Ich wusste es von Don Pedro. Faldner sagte es immer. Ich hätte keinen Blick für die Realität. Am nächsten Morgen ging ich hinunter. Josepha arbeitete im Garten. Als sie mich sah, kam sie zum Haus herüber. Im Salon können Sie frühstücken. Ach, bitte bleiben Sie. Nur einen Augenblick. Mein Freund Faldner ist ja kein guter Gesellschafter. Er lässt eine Dampfmaschine aufbauen. Seit Wochen reitet er täglich hinaus. Der Monteur schafft's nicht allein. Ich wollte mich verabschieden. Sie wollen fort? Ja. In einer dringenden Angelegenheit. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Sie sind viel allein? Es gibt die Erinnerung. An Glück? Vielleicht. Sie ist die Erinnerung. Es gibt Augenblicke, da kann man nicht wählen. Es gibt den Kreuzweg im Märchen. Und auch das Verlies. Aber der Franz ist gut. Kommen nie Gäste hierher? Selten. Wer ist die Frau auf dem Bild im Gästezimmer? Sie ist tot. Donna Laura? Sie kennen ihren Namen? Ein Herr erzählte mir ihre Geschichte in der Galerie Boisset und Bertrand in Stuttgart. Wer war er? Woher kannte er meine Mutter? Ihre Mutter? Donna Laura war ihre Mutter? Kommen Sie, ich erzähle Ihnen die Geschichte. Josepha schien erfreut, von Don Pedro gehört zu haben. Dass er ihre Mutter geliebt hatte, machte ihn ihr vertraut. Sie wollte ihn unbedingt kennenlernen. Doch plötzlich war sie wieder unsicher. Was würde Faldner zu Don Pedro sagen? Wieder glaubte ich, Furcht in ihren Augen zu sehen. Fürchtete sie sich vor dem eigenen Mann? Nein, sicher nicht. Faldner mochte taktlos sein, manchmal auch grob. Aber von ihm drohte ihr keine Gefahr. Ich dachte an die Hunde in der Nacht. Wen sollten sie nicht hereinlassen oder wen nicht hinaus? Ich war eben ein Schriftsteller und Schriftsteller denken sich immer etwas aus. doch beschloss ich, eine Zeit lang zu bleiben. Um ihretwillen. Ich trat hinaus vor das Hoftor. Verzeihung, Herr! Was für eine Freude! Gibt es einen Ort, an dem man dich nicht trifft? Ich bin überall. Was du nicht sagst! Die Welt ist doch klein, mein Herr. Ich könnte sie auf die Handfläche legen und... Weg ist sie. Du Spinner! Du spionierst mir nach! Altes Eisen bin ich. Ich weiß, altes Eisen. Du kannst mich nicht täuschen! Warst du in Stuttgart? Nein, mein Herr. Wart ihr vielleicht da? Warst du an der Krüppelweide? Ich bin kein Botaniker. Also was willst du dann? Ich hab mir geschworen, über das Wesentlichste strenges Stillschweigen zu wahren. Ich glaube, ich habe schon wieder etwas durcheinandergebracht. Hau ab! Psst, nicht so laut. Hau ab! Ich nur nicht die Nerven verlieren! Ich gehe ja schon. Nur nicht die Nerven verlieren. Begegneten nur mir so seltsame Dinge oder erlebten andere Ähnliches und sie redeten nicht darüber. Ich sah dem Bettler nach. Was wollte er von mir? Plötzlich hörte ich wieder die Melodie. War es Faldner, der sang? Den Teufel würde er tun, er war alles andere als musikalisch. Ich trat durch das Tor und sah, wie er über den Hof lief. Hast du das Lied gehört? Faldner! Was für einen Don Pedro hast du meiner Frau aufgeschwatzt? So etwas kannst du ihr doch nicht erzählen. Sie hat Spatzen im Gehirn. Du unterschätzt sie. Du hast keine Erfahrung mit Frauen, mein Lieber. Sentimental und ohne Verstand. Sie würde den Don am liebsten ins Haus nehmen. Ist er, ich meine... arm? So sah er wirklich nicht aus. Hast du seine Adresse? Schreib ihm. Natürlich kann er kommen. Dein Don. Euer Don! In dieser Nacht schlief ich unruhiger als gewöhnlich. Ich hörte, wie Faldner auf dem Hof mit den Hunden sprach. Wie zärtlich seine Stimme war, wenn er diese Würger beruhigte. Josefa liebte ihn nicht. Sie konnte ihn gar nicht lieben. Ein Mensch wie Faldner hatte keine Freunde. Warum verstand ich es erst jetzt? Er quälte sie. In kurzer Zeit würde ich dieses Haus hier verlassen und ich würde nicht wiederkommen. Und doch war mir der Gedanke, Josefa zu verlassen, unerträglich. Ich glaubte, sie vor Faldner schützen zu müssen. Am nächsten Morgen lud Faldner mich ein, mit ihm zur Dampfmaschine hinauszureiten. Sei vorsichtig, Franz, reite nicht so schnell. Du hast deinen Hut vergessen. Gib her, du stehst im Weg, merkst du das nicht? Ich wünschte manchmal, ich könnte dich verstehen, Faldner. Auf dem Sofa sitzen, Almanach lesen, könntest du so leben? Du bist undicht! Ach was, das Leben ist anders als in ihren Büchern. Nur Philosophen werden vom Rauch satt. Ja! Was Faldner eine Dampfmaschine nannte, lag verstreut auf der Erde. Dazwischen stand ein Fremder im Monteuranzug und sah Faldner wütend an. Hab ich nicht gesagt, so geht das nicht! Hab ich das Gegenteil gesagt? Es war ein Vorschlag! Der Kesselanschluss hat hier nichts zu suchen! Sehen Sie auf dem Bauplan! Der Bauplan ist falsch! Warum? Weil Baupläne grundsätzlich falsch sind! Darf ich ihn sehen? Hier wird das Rohr am Kessel verschraubt! Was soll es denn da? Ich habe Erfahrungen mit Dampfmaschinen. Ich auch! Der Monteur hat recht. Ach, sieh an! Was verstehst denn du davon? Hier, sieh! Ah, fällst mir in den Rücken! Dann macht doch, was ihr wollt! Wütend gab Faldner seinem Pferd die Sporen. Der Monteur sah mich dankbar an. Wir arbeiteten einige Stunden angestrengt. Dann begann die Maschine, ihre Räder zu drehen. Beim Abendessen traf ich auf Faldner. Komm, Faldner, stoß mit mir an. Auf deine Dampfmaschine. Soll ich auf einen Ersatzteilhaufen trinken? Aber nein. Willst du sagen, sie läuft? Prost. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Hast ihm gezeigt, wie man das macht. Das hätte der nie rausgefunden. Er war eine Null. Er war nett. Ja, natürlich! Und dafür hättest du ihn noch bezahlt. Bin ja völlig überflüssig. Ich empfehle mich, meine Herrschaften. Haldner, hör auf! Verbiete mir nicht zu reden! Vor dem Monteur hast du mich bloßgestellt! Ich reise ab. Du reist ab? Warum denn? Nun sag doch mal was, Josefa. Nun sag doch was. Er meint es nicht so, Herr Fröben. Du kennst mich doch. Morgen fahre ich in die Stadt einkaufen. Wir müssen sie doch einweihen. Unsere Dampfmaschine. Am nächsten Tag spannte Faldner seinen Wagen an und fuhr hinaus auf die Landstraße. Als das Tor sich hinter ihm schloss, wurde es ruhig auf dem Hof. Selbst die Bestien verloren ihre ständige Unruhe. Auch Josefas Bewegungen schienen sich zu verändern. Ich sah sie nun täglich. Es gab Augenblicke, in denen mich unser innerer Gleichklang verblüffte. Und doch begann ich wieder von meiner Abreise zu sprechen. Oh ja, ich verstehe Sie schon. Eine Frau wartet auf Sie? Ich lebe allein. Sollte es niemanden geben? Ja, aber ich werde Ihnen meine seltsame Liebesgeschichte erzählen. Nein, nein. Ich bin nicht neugierig. Sie werden sie suchen gehen, ich weiß es. Das ist traurig für mich. Sie treiben meine schlechten Träume fort. Ich stand in einer eisigen Winterlandschaft. Ich spürte die Kälte. Ein Mann trieb sein Schaf vorbei. Ich rief ihm zu. Ich erfriere. Was soll ich tun? Fragte der Mann. Ich zuckte die Schulter und schrie laut. Ich weiß es doch nicht. Er gab mir ein kleines, scharfes Messer. Töte es. Ich kann das nicht, schrie ich. Der Mann zuckte die Schulter und trieb sein Schaf über den glitzernden Schnee davon. Ich erinnere mich an diesen Traum, weil er sich wie ein dünnfädiges, beklemmendes Netzwerk um meinen Körper legte. Dass es Faldner gab, hatte ich fast vergessen. Er kehrte zurück. Dann war es soweit. Der Tag, an dem die Dampfmaschine eingeweiht werden sollte. Liebe Freunde! Heute ist ein großer Tag. Was uns veranlasst zu feiern, wir nennen es technischen Fortschritt. Er macht auch vor den Grenzen unseres Landes nicht Halt. Mehr Technik heißt besser leben. Mehr Technik heißt Wohlstand. So erhebe ich mein Glas und trinke auf den Fortschritt, auf den Ingenieursgeist. Prost! Nehmt die Maschine in Betrieb! Auch ich heiße euch herzlich willkommen. Trinkt und feiert. Denkt daran, dass die Dampfmaschine sich zu unser aller Ehre und Vergnügen dreht. Bravo! Dankeschön. Oh, Josefa! Man erkennt dich kaum wieder. Du kriegst doch sonst den Mund nicht auf. Vielleicht hat mein Freund Fröben doch recht. Der Mensch steckt voller Geheimnisse. Wir sollten uns besser kennenlernen. Jemand könnte eine Geschichte aus seinem Leben erzählen. Was siehst du mich an? Ich erinnere mich an die Geschichte des Mädchens vom Pont des Arts. Franz! Die ist nicht lustig. Eine andere vielleicht. Aber pikant. Soll ich sie dir erzählen, Josefa? Franz, bitte! Ich erzähle sie selber. Wir beide, Faldner und ich, hatten unser Studium in Paris abgeschlossen. Wir feierten am letzten Abend im Wirtshaus am Pont des Arts. Ich war hinausgetreten auf die Brücke und hörte von irgendwoher eine Stimme. War es Gesang? Ich ging dieser Stimme nach. Im Schatten eines Pfeilers stand ein Mensch. Ich erschrak, heftig, und dennoch fand ich es nicht ungewöhnlich. Hey, Sie! Sind Sie stumm? Mein Herr, Sie werden erfrieren. Was geht Sie das an? Es ist keine gute Zeit, auf einer Brücke zu stehen. Niemand zwingt Sie. Pardon. Nein, bitte, gehen Sie nicht fort. Gehen Sie nach Hause. Es gibt mehr Menschen als Häuser. Ich werde Sie begleiten. Kommen Sie. Geben Sie mir Geld. Ja. Es ist mir unangenehm. Aber ich bitte Sie. Wie viel? Ich wusste, dass es auf der Welt Dinge gab, die ich nicht wahrhaben wollte. Jetzt, da sie mir begegneten, war ich tief enttäuscht. Ein Windstoß fuhr über den Pont de Saar und riss für einen winzigen Augenblick den Schleier von ihrem Gesicht. Plötzlich wurde mir klar, dass wir unser Bild vom Menschen in Stempel geschnitten haben, die wir bedenkenlos verteilen, als sei ein Leben ein Fetzen Papier. Ihre Worte bekamen durch ihre Augen eine neue Bedeutung. Die Enttäuschung verflog. Es ist keine Schande, Hilfe zu brauchen. Meine Mutter ist schwer krank. Sie braucht Medikamente. Ich habe kein Geld. Ich danke Ihnen. Adieu. Warten Sie. Ich will Ihnen helfen. Kommen Sie morgen wieder. Ach, so war das. Gibt es keine andere Variante? Fröben. Franz, bitte. Erzählen Sie weiter. Am nächsten Abend ging ich zum Pont de Saar. Ich musste lange warten, aber dann kam sie doch. Ich möchte Ihnen noch einmal danken. Sie haben uns gerettet wie ein wirklicher Freund. Sagen Sie mir Ihren Namen. Das hat keinen Sinn. Ich werde Paris verlassen. Ich könnte Ihnen gelegentlich etwas Geld schicken. Nein, vergessen Sie mich. Ich werde es nicht können. Ich werde Sie auch nie vergessen. Ein raffiniertes Luder. Geschickter als ein Taschendieb. Franz! Mein Herr, Ihre Fantasie rutscht auf dem Hintern. Wer ist das? Der neue Kellermeister. Wir sprechen uns noch. Altes Eisen bin ich. Altes Eisen. Erzählen Sie weiter. Es gibt keine Pointe. Ich habe doch gesagt, dass die Geschichte langweilig ist. Sie lieben diese Frau noch immer? Ja. Und ich möchte sie wiederfinden. Josefa verließ bald darauf das Fest und ich sah sie an diesem Abend nicht wieder. Auch am folgenden Morgen blieb ihr Platz leer. Auf meinem Tisch lag ein Brief. Suche mich nicht. Die du suchst, gibt es nicht mehr. Es gab sie niemals. Du hast sie geträumt. Fassungslos sah ich auf den Brief. Durch den Garten lief kichernd der Kellermeister. Er hatte den Brief geschrieben. Wollte er, dass ich den Verstand verliere? Ich hab dich erkannt! Der Teufel soll dich holen, mitsamt deinen falschen Bart! Was willst du von mir? Ich bin altes Eisen. Und den Brief? Den warf jemand in deinen Hut, ja? Hab gar keinen auf. Ich lief durch den Garten davon und starrte die Erde an, als müsste ich die Spur ihrer Füße dort finden. Und dann hörte ich deutlich das Lied. Ich wusste, es war Josefa, die sang. Sie hatte dieses Lied gesungen auf dem Pont de Saar in Paris. Ich fand sie im Hof. Habe ich dich endlich gefunden? Du suchst das Mädchen vom Pont de Saar. Ich bin es nicht mehr. Komm mit mir. Nein. Störe ich Sie an, mein bester Freund? Blind war ich, habe den Wolf im Schafspelz nicht gesehen. Ich werde mich von dir trennen, Franz. Ach, wirklich? Die Geschichte, die Fröben erzählt hat, ist meine Geschichte. Ich liebe ihn. Aha, sie ist wahnsinnig! Ihr seid beide wahnsinnig! Ihr wollt mich fertig machen! Ihr wollt, dass ich mich totlache! Haldner, Wir wollen drüber reden. Oh nein! Ins Irrenhaus bringe ich sie! Steck die Pistole weg. Ich knall sie ab! Sie ist ein Tier! Weg mit der Pistole! Auch eine Rolle im Spielchen, Kellermeister! Amadeus Spürer, Privatdetektiv. Er auch! Er ist auch wahnsinnig! Sehen Sie, meine Pistole ist größer. Werfen Sie die Ihre weg. Gut gemacht. Ich bin ein Freund von Don Pedro. Ich hatte von ihm den Auftrag, die Tochter Doña Lauras zu suchen. Sie, Fröben, haben mir geholfen, Ihre Spur zu finden. Erinnern Sie sich an den singenden alten Herrn in Rom? Ja. Es war Don Pedro. Er sang das Lieblingslied Doña Lauras. Dass Sie bei diesem Lied stutzten, konnte seiner Meinung nach nichts anderes bedeuten, als dass Sie jemanden aus dieser Familie kannten. Da die Mutter schon tot war, konnte es nur die Tochter sein, Josefa. Don Pedro engagierte mich und wir reisten Ihnen nach Stuttgart. Dort spielte ich Ihnen einen Brief zu, der Sie in die Galerie führte. Natürlich war ich es, der das Bild Doña Lauras dort aufgehängt hatte. Für ein paar Münzen stellte der Wächter sich schlafend. Sie sind ein kluger Kopf. Den Rest wissen Sie selber. Ins Irrenhaus, weiß Gott! Ins Irrenhaus? Nichts da. Spanien! Josefa, wie lange brauchen Sie, um reisefertig zu sein? Spitze! Fröben, Sie sollten sich den Hafen ansehen. Viel Wasser. Viel Wasser. So lebt denn wohl. Ich sehe, wie sie den schwankenden Steg betritt und hinübergeht auf das Schiff. Die Erde versinkt in Dunkelheit. Irgendein Gott wird sie vielleicht neu erschaffen, ohne Tränen, ohne Bitterkeit. Das Meer bestiehlt mich und es trägt den Wind landeinwärts. Er legt Kälte auf meine Stirn. Vielleicht kann ich zurückkehren in das Wirtshaus am Pont de Sars, an den Ort, an dem etwas begann, gestern oder vor unendlicher Zeit. Alles beginnt mit dem Ende. Hey, hey, du! Führer. Es ist das letzte Mal, dass ich was für dich tue. Steig ein. Josefa, du bist nicht mitgefahren. Ich glaube, ich träume. Wach nur nicht auf. Dass die Wirklichkeit die Träume übertrifft, das gibt es ja doch nur in schlechten Geschichten. Steig ein! Hüa! Die Bettlerin vom Pont des Arts. Ein Hörspiel in Stereo von Willi Sagert. Nach der gleichnamigen Erzählung von Wilhelm Hauff. Dramaturgie Elisabeth Panknin. Musik Rainer Böhm. Es spielten Marie Gruber, Michael Quistek, Klaus Hecke, Hermann Bayer, Thomas Wolf und andere. Schnitt Günther Werk, Ton Henry Marx. Regieassistenz Evelyn Fuhrmeister, Regie Karl-Heinz